Kundgabe 5390. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.05.1952. Ich will Wohnung nehmen in euren Herzen. Ich komme zu euch und ihr nehmet mich nicht auf. Wenn ich zu euch sprechen will, höret ihr mich nicht an. Wenn ich euch rufe, folget ihr mir nicht. Und wenn ich bei euch Wohnung nehmen will, schließet ihr die Herzenstür und ihr gewähret mir keinen Einlass. Und ich muss weitergehen an die nächste Tür, um dort wieder das Gleiche zu erfahren. Ihr kennet den Herrn nicht, der sich euch naht. Ihr wisset nicht, welch köstliche Gabe er euch bringen will, welche Seligkeiten er bereit hat für die, die ihn annehmen. Und doch sende ich meine Boten zuvor, dass sie mich ankündigen sollen. Wer aber den Herrn nicht erkennt, der glaubet auch nicht, was seine Boten von ihm sagen. Und alles Werben meiner Diener für mich ist umsonst, wo der Wille der Menschen gegen mich gerichtet ist. Die Weltmenschen haben ihre Blicke anderwärts gerichtet. Und für die Freuden der Welt, für den, der Herr dieser Welt ist, halten sie immer ihr Haus geöffnet. Und er kann nun darin schalten und walten, wie er will. Wisset ihr, Menschen, welch große Gefahr das ist? Wisset ihr, dass es schwer halten wird, diesen Herrn aus euch herauszutreiben und dass sein Ziel ist, euch zu verderben? Dass er darum sich bei euch einnistet, damit ihr ihm nicht mehr Widerstand leisten könnet? Wisset ihr, dass ihr zu schwach seid, allein das Haus von innen zu säubern, dass ihr eine Hilfe brauchet, wollet ihr den wieder loswerden, der euch nur Unheil bringt? Ich aber will euch den Frieden bringen und kann nur eintreten in eine Wohnung, die gereinigt ist von allem Bösen. Und darum komme ich zuvor schon und klopfe an, um euch Zeit zu lassen zur Säuberung. Ich klopfe an. Ich bringe euch mein Wort, auf dass ihr nun lebet nach diesem Wort und also die Reinigung in euch vollzieht, dass ihr mir in eurem Herzen eine Wohnung bereitet, die würdig ist, den Herrn des Himmels und der Erde darin aufzunehmen. Und darum bringe ich euch eine gute Gabe, so ich an eure Tür trete und anklopfe. Und selig, der mir auftut und meine Gabe in Empfang nimmt. Selig, wer mich einladet, einzutreten, um mich nimmer von sich zu lassen, um mich aufzunehmen in seine Herzenswohnung, die ich als meinen Tempel hergerichtet haben will, um von nun an nimmer von euch zu gehen. Darum, wenn meine Boten zu euch kommen, höret sie an. Lasset euch Kunde bringen von ihrem Herrn und Heiland, der auch euer Herr und Heiland sein will, der euch beglücken möchte mit guter Gabe, der euch gewinnen will, um euch ewig nicht mehr zu verlieren. An jede Tür werden meine Boten anklopfen, denn ich sende sie voraus, so dass ich geöffnete Türen finde, wenn ich selbst komme zu euch. Höret sie an, denn sie verkünden euch mein Wort. Sie wollen euch vorbereiten auf meine Ankunft, auf dass ich nicht vergeblich anklopfe bei euch, denn die Zeit ist nur noch kurz. Dann ist jede Gelegenheit vorüber, dann hat der Fürst der Welt völlig von euch Besitz ergriffen, weil ihr allein ohne meine Hilfe euch nicht von ihm befreien könnet. Rufet mich, dass ich komme, ehe es zu spät ist, und ihr werdet dereinst die Stunde segnen, da ihr diesen Ruf an mich ergehen ließet. Denn ich werde kommen und euch helfen, und so ihr selbst es wollet, Wohnung nehmen in euren Herzen, auf dass euch ewig kein Feind mehr schaden kann. Amen.